Der kroatische Zeitungsverlag Times gab den Wissenschaftsbericht des Ethiker der Partei der Arbeit Koreas, den Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattet hatte, als Broschüre heraus. Eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes gab es jüngst im Verlag. Und auf der Internet-Homepage der russischen Gruppe für die Solidarität mit der DVJK erschienen jüngst ein Foto von Marschall Kim Jong-un und der Wissenschaftsbericht in vollem Wortlaut.